Diefenbachstraße, Mittwoch. Das Zeichen am Boden meiner Zelle verschwindet langsam. Es ist nur noch die obere Hälfte davon zu sehen. Ich möchte gerne wissen, was die Videoüberwachung von diesem Zeichen hielt und hält. Ob der Überwacher das Zeichen genauso wahrnimmt wie ich? Die Sonne im Rücken. Und ein frisch gekackter Hundehauf gleich neben der Zelle. Auf dem Haufen drei Fliegen, die oben aufsitzen und sich an dem frischen Essen erfreuen.